Surat al-Nasr, die Hilfe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iza jaa nasrullahi wal-fath. Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. Wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg und du die Menschen in Allahs Religion in Scharen eintreten siehst, dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Gewiss, er ist Reue annehmend. In der Auslegung heißt es über diese Sura, dass darin der bevorstehende Tod des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam angekündigt quasi wird, weil nämlich die Aufgabe, die Mission des Gesandten sallallahu alaihi wasallam ja erfolgreich nun langsam zum Ende kam für die Lebenszeit des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Die Eroberung oder das Einnehmen von Mekka für den Islam war eine große Wende in der Geschichte des Islam. Das war ein großes Zeichen davon, dass die Aufgabe, die Bürde auf den Schultern des Gesandten sallallahu alaihi wasallam nun langsam erfüllt wurde. Wie dem auch sei, ob Erfolg im Diesseits oder Erfolg im Jenseits. Beim Erfolg gibt Shaitan, weil der immer ja versucht, diesen Erfolg wenigstens zu mindern, wenn nicht sogar schon ganz hinwegzunehmen, Shaitan gibt immer ein, hochmütig zu sein über den Erfolg. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bei der Eroberung von Mekka beugte er sein Haupt so sehr, dass seine Barthaare das Kamel berührten und seine Augen standen voller Tränen aus Dankbarkeit gegenüber Allah. Und so ist der Gläubige bei der größten Gnade, er beugt sich noch mehr. Fasalli li rabbika wanhar, was haben wir gelesen? So bete zu deinem Herrn und opfere. Und hier heißt es, wenn du die Menschen in Allahs Religion in Scharen eintreten siehst, was sollst du dann tun? Jubeln, frohlocken, ich habe es geschafft. Ich bin ja auch so fleißig gewesen, oder was soll man tun? Nein, dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Noch mehr lobpreisen, noch mehr Subhanallah sagen, noch mehr Allahs Perfektion und Vollkommenheit preisen, nicht über die eigene Perfektion, die angenommene Perfektion in einer Illusion sein und dann Allah noch mehr um Vergebung bitten. Allah ist der Reue annehmend. Wenn wir eine Leistung innerhalb der Religion erreichen, dann fällt uns eigentlich selten ein, Allah um Vergebung zu bitten. Ja, höchstens sagen wir vielleicht, Allah, nimm meine Tat an. Aber dass wir Allah um Vergebung bitten sollen, darauf kommen wir eigentlich selten. Der Gläubige beugt sich noch mehr, er preist Allah noch mehr, er bittet Allah noch mehr um Vergebung, je mehr er auf Allahs Religion auch schaffen möge. Ja, der Koran ist ja etwas, was haben wir gelesen? Wenn wir den Koran auf einen Berg herabgesandt hätten, wäre der Berg geborsten, er hätte sich gespalten aus Furcht von Allah. Der Koran muss die Herzen, jetzt im positiven Sinne, brechen, sie noch mehr beugen und das ist ein gutes Zeichen. Dann denn nur der sich für Allah brechen und beugen kann, der kann sich dann auch neu aufbauen, nach Allahs Zufriedenheit neu aufbauen. Ja, sich deswegen nochmal, jedes Mal, wenn wir Koran nochmal neu lesen, im Ramadan nochmal intensiver lesen, mit Bedeutung lesen, das wäre natürlich noch besser, dass wir den Koran auf Arabisch, wenn wir ihn nicht auf Arabisch verstehen, dann die Bedeutung uns auch nochmal durchlesen. Was soll das dann bringen? Er soll uns noch demütiger, noch besser, noch mehr nach Allahs Zufriedenheit uns aufbauen. Surat al-Masad, die Palmfasern, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Zugrunde gehen sollen die Hände Abu Lahabs und zugrunde gehen soll er selbst. Was nützt ihm sein Besitz und das, was er erworben hat? Er wird einem Feuer voller Flammen ausgesetzt sein, und auch seine Frau, die Brennholzträgerin, um ihren Hals ist ein Strick aus Palmfasern. Also diese beiden Menschen, Eheleute, Abu Lahab und seine Frau, werden bestraft werden. Zugrunde wird alles gehen, was sie angerichtet haben, was sie sich erworben haben. Ihr Besitz wird ihnen nichts nützen. Abu Lahab, der Name Lahab ist von Flamme, der Vater der Flamme, wörtlich würde das heißen, weil er wohl eine rötliche Farbe hatte, wurde er so genannt. Es war der richtige, also blutsverwandte Onkel vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und er und seine Frau waren die ärgsten Feinde vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam und dem Islam und der Gläubigen. Auf jede erdenkliche Art versuchten sie ihn zu belästigen, zu beleidigen, zu schädigen, bis dass sie sogar auch mitverantwortlich waren, der Onkel vor allem, dass die Muslime boykottiert wurden und einige Jahre lang außerhalb von Mekka leben mussten und viele verhungert sind. Und das war eine sehr, sehr große Sache innerhalb der arabischen Gemeinschaft, dass man so andere Menschen behandelte. Seine Frau sagte auch solche Sachen wie, ich verkaufe meine Halskette, um dem Gesandten Allahs, also um Muhammad, opponieren zu können, sallallahu alaihi wasallam. Auf jede erdenkliche Art belästigte sie ihn. Sie sammelte Hölzer und tat sie vor seine Haustür, auf die Haustür des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, einfach nur, um ihm den Weg zu erschweren. Dornen auf seinen Weg warf sie, verbreitete Lügen über ihn, wurde unverschämt, betitelte ihn, das machten auch die anderen Kuffar, mit Schimpfnamen. Und diese Kette, die sie gerne bereit war zu geben, in der Feindschaft des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, was wird das ihr einbringen? Im Koran heißt es, für alle Menschen bis zum Tag der Auferstehung wird das gelesen, um ihren Hals wird ein Seil sein, im Höllenfeuer. Was für eine Erniedrigung. Sie ging auch von zu Haus und sprach schlecht über den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Sie nannte ihn Mudammam, also das ist ein Schimpfname, das bedeutet so viel wie Erniedrigter. Also machte seinen Namen verändern in einen schlechten Namen. Das machten auch die anderen Kuffar. Und als sie dann gehört hatte, dass was über sie und ihren Mann im Koran offenbart worden war, dann war sie sehr wütend, nahm etwas in die Hand und wollte wirklich losgehen und den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam schlagen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam saß gerade mit Abu Bakr bei der Kaaba und Abu Bakr merkte schon, die kommt nicht mit guten Absichten, aber der Gesandte Allahs beruhigte ihn sallallahu alaihi wasallam und sagte, sie sieht mich nicht. Und wirklich so geschah es auch. Sie kam und fragte, wo ist dieser Mudammam? Und gab wieder diesen Schimpfnamen. Und sie sah ihn nicht dort sitzen. Aber Abu Bakr machte das sehr traurig, dass der Gesandte Allahs so beschimpft wurde. Aber der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, das wird bei Bukhari überliefert, sagte, sie beschimpfen doch Mudammam, aber ich bin doch Muhammad. Also ich bin das gar nicht, den sie da benennen. Sie haben ja einen ganz anderen Namen. Und er drehte das also so positiv um und ließ sich dadurch in seiner Botschaft, in seinem Elan, in seiner Motivation nicht im geringsten beeinträchtigen. Ja, beeinträchtigt sind nämlich in Wahrheit auch die, die solche Taten tun. Wie heißt es nochmal? Zugrunde gehen sollen die Hände Abu Lahabs. Alles, was er gemacht hat mit seinen Händen, seine Werke, das wird alles zugrunde gehen. Die beiden werden bestraft werden und nicht den sie zu Unrecht befeindet haben. Surat al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sag, er ist Allah einer. Allah, der Überlegene. Der Überlegene bedeutet, as-samad, dass er, Allah, der Einzige und Alleinige ist, der von allem gänzlich unabhängig ist. Er braucht niemanden, aber alles und jedes braucht ihn. Wir alle brauchen Allah, er aber braucht nichts und niemanden. Er wird angefleht und gefragt, er muss niemanden fragen. Allah, der Überlegene, er hat nicht gezeugt und er ist nicht gezeugt worden und niemand ist ihm jemals gleich. In einem Hadith bei Sunan ad-Darimi und auch bei Tabarani wird das überliefert, heißt es, dass wer 10-mal diese Sura liest, Allah baut für ihn ein Schloss im Paradies. Und wer sie mehr liest, der baut sich damit dann mehr Schlösser. Allahu Akbar. Also sehr, sehr viel Tafsir gibt es auch von dieser Sura. Nach den Gebeten soll sie gelesen werden. Genau wie die nächsten zwei Suren, die Mu'awidatain, genau über die wird das auch gesagt, nach den Gebeten. Dann abends vor dem Schlafen gehen, schützt man sich damit auch. Das kennt ihr bestimmt auch alle, könnt ihr in den Dua-Büchern auch nachlesen. Dann heißt es auch in dem Gedenken Allahs, morgens und abends kommen diese Suren auch vor. Also großen Wert, große Vorzüge, die wir wahrscheinlich gar nicht alle erfassen können. Wichtig ist bei der Bedeutung dieser Sura, sie zu spüren, das Herz von allem anderen reinigen, einzig, allein und aufrichtig sich Allah, dem Einzigen, dem Alleinigen, zu ergeben und ihn als alleinigen, einzigen Herrscher zu akzeptieren und ihn anzubeten. Er ist einer, keiner ist so wie er, er ist es, der anbetungswürdig ist. Er braucht niemanden, wir aber alle brauchen ihn. Das ist das, was wir wirklich verstehen müssen. Und das ist wirklich, wenn es tief ins Herz eindringt, kann es Leben verändern. Das sind jetzt nur ein paar Sätze, aber diese paar Sätze können das Leben verändern, verbessern, besser machen, wenn sie wirklich verstanden werden und gespürt werden. Die nächsten zwei Suren werden, wie ich eben schon gesagt habe, die zwei Schutzsuren auch genannt, mit denen Schutz gesucht wird, Al-Mu'awidatain. In einem Hadith heißt es, dass O Uqba, da hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt zu jemandem, soll ich dir nicht eine Sura lehren, die weder in der Tora noch in der Injil offenbart wurde und es soll keine Nacht vergehen, in der du diese nicht liest. Es ist Sura Al-Ahad, also Surat Al-Ikhlas, die wir eben gelesen haben, Sura Al-Falaq und Sura Al-Nas. Wir kommen zu Surah Al-Falaq, zuerst der Tagesanbruch. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Sag, ich nehme Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs vor dem Übel dessen, was er erschaffen hat, und vor dem Übel der Dunkelheit, wenn sie zunimmt, und vor dem Übel der Knotenanbläserinnen und vor dem Übel eines jeden Neidenden, wenn er neidet. Die Knotenanbläserinnen sind die Zauberinnen oder Zauberer auch, diejenigen, die halt Magie betreiben. Mit der Hilfe der Schayatin wird das gemacht. Und da müssen bestimmte Vorgänge gemacht werden, in Seile, Stricke, Haare oder ähnlichem Knoten zu binden. Und die werden dann mit bestimmten Dingen bepustet. Darüber wollen wir gar nicht Bescheid wissen. Auf jeden Fall wollen sie anderen Menschen Übles. Und sie gehen halt über Grenzen, um anderen Menschen Übel anzutun. Jetzt haben wir ganz den Koran gelesen und wir wollen der Religion gerne folgen und wir wollen Allah gehorchen. Jetzt wissen wir aber auch, dass dieser Weg nicht einfach ist. Er ist voll von Hindernissen, Stolpersteinen, Problemen und vor allem die Feinde lauern ja auf jedem Schritt und Tritt, die Schayatin. Und wo ist jetzt Schutz zu finden bei dieser Schwierigkeit, bei diesen Problemen, bei all diesen Feinden? Schutz ist einzig und allein bei Allah zu finden. Wer bringt denn jeden neuen Tag den Tagesanbruch? Nach kompletter, dunkelster Dunkelheit, wer schafft in diese Dunkelheit Licht einzubringen? Das ist auch Allah. Ja, deswegen heißt es ja, ich nehme Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs, der das schaffen kann, der kann mir auch aus meinen Übeln und Problemen heraushelfen. In allen Schwierigkeiten Schutz bei Allah suchen. Das ist eine große Sache, ein großes Geschenk, dass das dem Diener auch angeboten wird. Hier, ihr könnt zu Allah kommen, er wird euch schützen. Die Dunkelheit wird erwähnt, weil darin mehr Übel passieren. Die Verbrecher kommen nachts raus. Genauso auch bestimmte andere üble Dinge passieren in dem Schutz, angeblichen Schutz der Dunkelheit der Nacht. Manche Menschen bekommen sogar mehr Depressionen auch, wenn wenig Licht da ist. Das heißt, davor wird man dann auch wahrscheinlich Schutz suchen. Vor all dem Übel, was Allah halt erschaffen hat, sucht man Schutz. Genauso sucht man Schutz vor dem Neid. Dass jemand dir Übles will, dass jemand dir etwas missgönnt, dass jemand will, dass dir eine Gnade wieder weggenommen wird. In einem Hadith heißt es ja auch so ungefähr, dass jeder, der eine Gnade von Allah bekommen hat, wird beneidet. Das ist die Natur leider der Menschen, dass sie nicht gerne sehen, wenn jemand anders einen Vorzug von ihnen hat, eine Gnade bekommen hat. Und manche gehen dann so weit in diesem Neid und ihrem Versuch, das wieder wegzunehmen, in ihrer Missgunst, dass sie sogar nicht bei der Grenze stehen bleiben, die dem Verbot der Magie bevorsteht. Dass sie dann sogar Magie betreiben, um jemanden die Ehe kaputt zu machen, um jemanden irgendein Talent wieder wegzunehmen, aber wir wissen auch als Gläubige, es passiert nur, was Allah erlaubt. Es gibt auch viele, viele Viren, die unterwegs sind, aber krank werden nur die, die halt schwach sind. Erstens natürlich schwach und zweitens, wo Allah es erlaubt, wo Allah vielleicht auch prüfen möchte und Allah vielleicht danach Besseres geben möchte. Das ist Allahs Plan. Wir haben damit da kein Einmischen in diesen Plänen von Allah. Aber wer Allah fasst, wer am Seil Allahs festhält, der wird sicher sein. Also, für den Gläubigen gilt, nicht ängstlich zu sein, nicht voll von Zweifel zu sein, sondern immer wieder Allah bitten, zu ihm zurückkehren, bei ihm Zuflucht und Schutz zu suchen. Und Allah genügt den Gläubigen. Was haben die Gläubigen immer gesagt? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mir genügt Allah und er ist ja der beste Sachwalter. Surah An-Nas. Die Menschen. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Sag, ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen, dem König der Menschen, dem Gott der Menschen. Vor dem Übel des Einflüsterers, des Davonschleichers, der in die Brüste der Menschen einflüstert, von den Dschinn und von den Menschen. Wenn man den Koran gelesen hat, dann meint man ja eigentlich, jetzt weiß ich Bescheid, das Licht ist mir gegeben worden, nun bin ich rechtgeleitet. Jetzt wird alles gut sein, ich werde auf der Rechtleitung gehen, aber was passiert? Und das wissen wir alle sehr, sehr gut. Shaitan und die üblen Einflüsse, schlechte Gesellschaft, die Einflüsterungen sind sofort wieder da. Und es geht sehr, sehr schnell, dass man wieder auf den früheren Wegen wandelt und alles so vergisst, als ob man es nie gelesen hat. Die Wirkung so nachlässt, als ob es nie eine Wirkung gegeben hat. Und diese schlechten Einflüsse, diese Einflüsterungen können von den Dschinn sein, die wir nicht sehen, die uns aber einflüstern. Und auch von den Menschen. Schlechte Gesellschaft, schlechte Einflüsse können von beiden diesen sein. Für den Koran gilt es, solche Gesellschaften, solche Umgebungen zu lassen, die vom Koran wieder wegführen. die zu Üblem rufen, die das Gute als unwichtig, als sogar dumm und unvernünftig erscheinen lassen, das ist nicht gut für uns. Den Koran gilt es zu halten. Es reicht nicht, nur einmal zu lesen. Dieses Wort Khannas auch, dieser Einflüsterer und Davonschleicher, Khannas ist der Dschinn, der immer und immer wieder kommt. Ein Shaitan, der nicht einmal vertrieben wird und dann ist gut, der kommt sofort wieder. Beim Adhan läuft er weg, nach dem Adhan kommt er wieder. Beim guten Taten wird er ein bisschen schwächer, danach wird er sofort wieder stärker. Was gilt also für uns? Wir müssen auch immer wieder zur Religion, zum Guten, zum Koran zurückkommen. In einem Hadith heißt es sehr schön, es wird vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass der Gläubige soll seinen Shaitan so ermüden, oder der Gläubige ermüdet seinen Shaitan so sehr, wie einer von euch auf einer Reise sein Kamel ermüdet. Er macht auch immer weiter, aber wir geben auch nicht auf. Wir machen auch immer weiter, bis er ermüdet und schwach ist, schlecht genährt, weil wir immer mit Bismillah anfangen, wir ihm keine Möglichkeit lassen, viel Waswasa zu machen, weil wir uns mit Gutem beschäftigen. So erschwächen wir und ermüden wir unseren Shaitan. Gehen tut er trotzdem nicht bis zum Tod, versucht er weiterzumachen. Aber das ist eine Aufgabe für uns, das ist eine Herausforderung für uns, unseren Shaitan zu ermüden, indem wir zu den Frommen, den Leuten des Koran, zu Moscheegängern, gute Gesellschaft aufsuchende Menschen werden. Und vor einer anderen Sache auch ein Rat jetzt, wir lesen gerade die letzten paar Suren vom Koran, oder die letzte Sura haben wir sogar gelesen, ein Rat auch noch mit auf diesen Weg, das für uns alle gilt, uns vor Hochmut zu hüten. In Sahih Hadithen heißt es, dass derjenige, der wird nicht das Paradies betreten, der in seinem Herzen auch nur ein Atom groß, also ein Körnchen von Hochmut hat. Und nun, wo wir den Koran gelesen haben, kann das natürlich schnell passieren, weil andere den nicht gelesen haben. Dass ich bin jetzt einmal ganz durch und ich werde in Zukunft auch noch mehr darüber lernen und ich weiß jetzt Bescheid. So ist das leider bei uns Menschen. Wir tun ganz kleine Sachen und sehen uns aber ganz groß. Deswegen, das gilt auch aufzupassen. Wir haben im Koran jetzt mehrfach gelesen, was mit denen ist, wie diese bei Allah dastehen, wie verurteilt diese werden, die nach dem Kommen des Wissens hochmütig werden, sich spalten, das Buch Allahs hinter den Rücken werfen, also so tun, als ob sie es nie gelesen haben, sich genauso schlecht benehmen, als ob sie es nicht gelesen hätten, anderen Dingen mehr Wertigkeit und Platz geben und dann auch noch sich spalten und andere als töricht, dumm, falsch, ungläubig zu bezeichnen, obwohl ihnen das Recht nicht gegeben wurde, ihnen diese Aufgabe auch nicht gegeben wurde. Das sind wichtige Dinge, die es zu beachten gilt. Nochmal, der Hochmut eines Gläubigen oder eines Wissenden ist ein ganz besonders hässlicher Hochmut und davon müssen wir uns hüten. Ja, wir haben das Wissen, das bisschen Wissen, was wir hier, das ist ein ganz schneller Kurs, den wir zusammen gemacht haben. Es war vor allem das Ziel, den Koran einmal mit Verständnis durchzulesen. Man traut sich ja kaum, das auch Lernen zu nennen, aber gut, wir wollen es trotzdem Lernen nennen, damit wir uns auch motivieren können. Aber wir haben das alles nicht gemacht, damit wir jetzt losgehen und Rechtsurteile verkünden und Fatawa erteilen, Urteilen, Namen geben, den Menschen, die Leute in Schubladen einsperren. Nach Din lernen soll der Mensch noch demütiger sein, noch mehr Demut soll entstehen. Deswegen auch am Ende des Korans diese Sura, die uns lernt, Schutz zu suchen. Ihr braucht Schutz. Ihr seid noch nicht angekommen, ihr seid nicht dem Schutz unbedürftig. Sucht Schutz bei Allah, er kann euch schützen. Ansonsten seid ihr immer verwundbar. Und ihr könnt wieder den Weg verlieren. Die Einflüsterer, die schlechten Einflüsse sind da. Ihr müsst euch schützen. Und echten Schutz kann euch nur Allah, euer Herr, gewähren. Wer übel sieht, der soll dafür Entschuldigung suchen. Er soll erstmal gut denken. Die Sorge soll immer erstmal um sich selber auch da sein. Und auch darum, wie viel Gutes man verbreitet. Was nützt man? Wie viel Nutzen verbreitet man? Das sind die Gedanken, mit denen man sich beschäftigen sollte. Und nach dem Lesen des Korans sollte eins auf jeden Fall klar sein. Wir leben, um die Zufriedenheit unseres Schöpfers zu erlangen. Den Koran beendet man nicht, denn der Koran ist etwas, was immer in unserem Leben mit uns bleiben soll, wir es immer wieder aufschlagen und lesen. Deswegen lasst uns den Koran noch einmal neu aufschlagen und die Eröffnende lesen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina s-sirata al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Damit kommen wir zum Ende von der Lektion 30. Ich bedanke mich bei allen Schwestern, die so lange durchgehalten haben, fleißig zugehört haben, sogar vielleicht mitgeschrieben haben, sich für die Tests auch angemeldet haben. Allah möge all unser Bemühen annehmen und unsere Fehler verzeihen. die Fehler, die der Mensch macht, weil er schwach ist und vergesslich ist. Allah möge darüber hinwegsehen und Allah möge auch uns Herzen geben, die groß genug sind, um über Fehler hinwegschauen zu können und auf das Gute zu schauen, auf die Bemühung zu schauen voneinander. Allah möge uns Nutzen davon geben und uns reinigen. Wir beenden inshallah mit der Dua von Umar radiallahu an, der sagte: Allahumma rzuqni at-tafakkura wat-tadabbura bima yatluhu lisani min kitabik. O Allah, gewähre mir, dass ich nachdenke und reflektiere über das, was meine Zunge von deinem Buch gelesen hat. Wal-fahma lahu, und gewähre mir, dass ich ein Verständnis davon bekomme. Wal-ma'rifata bima'ani, und dass ich die Bedeutungen des Korans erkenne. Wal-nazara fi ajaibih, und dass ich die Wunder des Korans sehen kann. Wal-amala bidhalika ma baqit, und dass ich danach handele, nach dem Koran, solange ich lebe. Innaka ala kulli shay'in qadir, wahrlich, du bist ja allmächtig über alle Dinge. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.